Das Konzert mit dem Motto »Der blühende Frühling im April« fand am 8. April im Theater Morgan Concert Hall in New York statt. Die Mitarbeiter der ständigen Vertretung der TVRK in der ONU und ihre Familienangehörigen, die Diplomaten verschiedener Länder wie Russlands und Weißrusslands in der ONU und ihre Familienangehörigen, die Koreaner in New York und Chicago, wohnten dem Konzert bei. Im Konzert, dessen Dirigent, der in den USA ansässige Koreaner Lee Jun-mu, Leiter des Sinfonieorchesters Uruguay, wurden die Musikstücke der TVRK wie Orchestermusik »Der Führer ist da« auf unseren Posten. »Ich bin ewig dein Sohn« und »Das Mädchen auf dem Flügel los« sowie die ausländischen Werke aufgeführt.